mein Führer, wir sind heute wiederum zum Appell angetreten, an den Tag oder an die Daten der Erinnerung, 8. November 1923. Heute erübrigt sich alles. Sie sehen, mein Führer, dass unsere Herzen sprechen. Zu unserem heutigen Appell haben Sie wiederum uns die Ehre geschenkt, sind hierher geeilt und nehmen mitten unter uns teil. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen. In dem ist alles enthalten, was an Kraft und Entschlossenheit sich zeigen kann. Unser Heilruf, der 1923 bereits die erste Parole war, ist der Gruß zu unseren Führer, Kameraden. Der Führer spricht!